Dialoge Seite 297, Machiavell. An erster Stelle wünsche ich, dass meine Pläne selbst für meine nächste Umgebung undurchdringlich sind. Ich werde meine Pläne erst bei Anordnung ihrer Durchführung mitteilen und meine Erlasse erst im letzten Augenblick hinausgeben. Borgia beobachtete niemals eine andere Übung, selbst seine Minister wussten nichts und man war in seiner Umgebung stets auf bloße Vermutungen angewiesen. Dialoge Seite 298. Der König verkörpert in den Augen des Volkes die Vorhersehung, deren Pfade unbekannt sind.